Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio am Samstag. Und das heißt wieder mit einem prominenten Gast, der sich euren Fragen und euren Anmerkungen stellt. Ihr könnt also mitmachen, ihr könnt live anrufen und meinen Gast fragen, was euch sehr an meinem Gast interessiert. Der Gast heute Nacht, heute Abend bei mir ist ein ganz junger Mann, 21 Jahre alt, der schon nur ungefähr 1,5 Millionen CDs verkauft hat, der ausgezeichnet wurde mit dem Echo und dem Viva Komet und von dem Dieter Bohl sagte, als sie ihn damals kennengelernt hat, ich wusste beim allerersten Treffen, vor mir steht ein Rohdiamant. Ich war absolut begeistert, er war der absolute Hammer. Herzlich willkommen, Superstar-Gewinner Alexander Klaws. Hallo, schön, dass du da bist, Alexander. Danke für die Einladung. Hast du jetzt eine Halloween-Party sausen lassen für uns? Ja, ach Quatsch, nein. Ich bin eigentlich nicht so der Kumpel, also so von Halloween oder so. Ich habe mich da noch nie so wirklich verkleidet oder so. Ich auch nicht. Nicht wirklich. Dieses Halloween ist irgendwie so exportiert aus Amerika. Ja. Und kein Mensch weiß, was ist es eigentlich. Ja, eben. Und letztendlich benutzt das jeder wieder nur als Alibi zum Party machen und nicht, weil man wirklich Halloween feiert. Und die Industrie verdient wahnsinnig ganz viel Geld. Also wir entziehen uns dem Ganzen. Genau. Ich bin lieber bei dir heute Abend. So. Alexander, es ist üblich, diese Sendung mit 5 Domian-Fragen zu beginnen. 5 Domian-spezifischen Fragen. Okay. Das machen wir jetzt sofort. Ich bin sehr gespannt. Ja. Erste Frage, wann hast du das letzte Mal gelogen und um was ging es? Oh Gott. Aber ehrlich. Ich bin sehr ehrlich. Ja. Oh Mann, wann habe ich das letzte Mal gelogen? Ich glaube, in meinem Job wird so viel gelogen. Das weiß ich glaube ich gar nicht. So eine richtig krasse Lüge wüsste ich jetzt gar nicht. Also wie gesagt, das sind meist immer so Notlügen, weißt du? Wenn man jetzt unterwegs ist oder so. Sorry, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich bin mitten im Interview, weil ich irgendwie keine Lust hatte auf denjenigen, der da am Handy war. Aber ich weiß nicht, wie das war. Also Riesenlüge fällt dir nicht ein. Nee, fällt mir spontan nicht ein. Nee. Gut, zweite Frage. Bist du für die Legalisierung von Cannabis? Du, ich bin persönlich ein Fall, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich einfach denke, man braucht das nicht, um glücklich zu sein. Ja. Aber wenn's legal ist, weiß ich nicht. Also ich finde es eigentlich schlimm. Weil ich bin eher dagegen als dafür, okay. Weil ich meine, ich kenne echt auch sehr viele Kumpels von mir, die das nehmen und die sind nicht wirklich so hell im Kopf. Also wenn das irgendwann legal ist, dann gibt es ja nur solche Leute und ich finde es nicht wirklich cool. Du sagst noch nie ausprobiert, auch noch nie ein Ecstasy-Pillchen ausprobiert? Nee, also da bin ich wirklich ganz konservativ und klar, ich habe schon mal irgendwie versucht, mal irgendwo so eine Zigarette zu ziehen, aber da habe ich einfach gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Ja. Dritte Frage, wann hast du das letzte Mal geweint? Geweint? Ich glaube, das war, das ist auch schon ein wenig länger her. Eigentlich traurig, oder? Wann hast du das letzte Mal geweint, wenn ich mal so fragen darf? Wann habe ich das letzte Mal geweint? Ich hatte Tränen in den Augen, das letzte Mal im Kino bei Der Untergang. Oh, den habe ich auch geguckt, den Film. Das, also das ging mir sehr nahe. Wo du es jetzt sagst, also ich habe das letzte Mal, also nicht wirklich so aus dem Herzen geweint, sondern weil mich das auch wirklich eigentlich gerührt hat, als mein Album auf 1 gegangen ist, Here I Am. Das hat mich echt einfach, weil das war auch ein Album, wo ich nicht mal so viel mit Dieter gemacht habe, also die Hälfte habe ich dann schon mit anderen Produzenten produziert und habe auch ein bisschen, also mich mehr mit reinbringen können. Und, okay, das ist natürlich ein guter Anlass. Das war einfach vor Glück. Genau, eben, und das war ein Zeichen, dass die Fans an mich glauben, weiterhin hinter mir stehen, und das hat mich sehr glücklich gemacht, Okay, vierte Frage, welchen Kanzlerkandidaten der CDU-CSU würdest du bevorzugen? Angela Merkel, Roland Koch oder Edmund Stoiber? Oh, also wie gesagt, also von Edmund Stoiber halte ich persönlich nicht wirklich viel. Ich meine, damals diese ganze, dieses Schröder gegen Stoiber und so, also das hat mich irgendwie, das ist nicht so mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, Angela Merkel finde ich sehr vorbildmäßig, weil die hat einfach Power, die Frau. Ah ja. Und, also somit ist die Frage dann beantwortet, ne? Also Angela Merkel ist eigentlich so Favorite, weil die hat einfach Power und ich glaube, manche Männer können sich da echt eine Scheibe von abschneiden. Schöne Grüße nach Berlin, Angela Merkel wird sich freuen. Ja. So, und die letzte Frage, was würdest du Gott fragen? Was will ich Gott fragen? Warum es den Krieg gibt, würde ich ihn, glaube ich, fragen. Gute Frage. Weil ich finde, das braucht kein Mensch auf dieser Welt. Gute Frage. So, jetzt haben wir den ersten Anrufer. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Die erste Anruferin sozusagen. Und das ist die Ingrid. Und Ingrid ist 37 Jahre alt. Hallo Ingrid. Hallo Domian. Jo. Hallo. Die Frage. Erstmal super klasse deine Sendung. Dankeschön. Und dann zu Alexander. Also super, seitdem du auf, seitdem dein Superstar angefangen hat. Aha. Ich finde super deine Musik. Geht auch voll unter die Haut. Dankeschön. Jetzt haben wir richtig Lob abbekommen. Wie du auf den neuen Titel gekommen bist. Bitte? Sorry, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie du auf das Here I Am gekommen bist. Auf das Here I Am, wie wir darauf gekommen sind. Mhm. Also es gibt ja eigentlich immer so einen Riesen-Pitch und wir haben einfach einen Kontakt zu einem Songwriter gehabt, der heißt Jack Bondy, schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat schon viele große Hits auch geschrieben, unter anderem viele Backstreet Boys und so. Und der wohnt in England und der hat uns einfach diesen Song zugeschickt. Und ich habe mir den angehört, ich habe gesagt, diesen Song muss ich einfach singen, weil das war auch eine Herausforderung für mich, einfach meine Stimme zu zeigen, dass ich auch sehr hart daran gearbeitet habe. Und ich glaube, also so einen Song wie Here I Am hätte ich vor einem Jahr noch nicht singen können, weil ich war einfach, also wirklich, ich habe hart gearbeitet einfach im letzten Jahr. Und ich finde einfach, der ist super emotional. Er passt einfach, also passt jetzt gerade in die Herbstzeit rein. Das ist ein super Schmuse-Song. Und er handelt so davon, dass man sich eigentlich in der Beziehung halt auch, es passt natürlich jetzt auch zu uns hier, zu Domian, dass man sich in der Beziehung eigentlich vieles anvertrauen sollte und dass man sich immer vertrauen sollte eigentlich. Magst du das Stück, Ingrid? Ja, sehr. Ja. Man soll einfach immer füreinander da sein und davon handelt dieser Here I Am-Song. Und ich fand ihn einfach super schön. Ja, freut mich, dass er dir gefällt. Dankeschön. Danke für deine Frage, Ingrid. Bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, und gleich geht's weiter mit Guido. Und Guido ist 30 Jahre alt. Hallo Guido. Ja, hallo, hallo Guido. Hi. Kleiner Scherz am Rande. Jetzt war gerade erst der Lobgesang. Ja. Fangen wir ein bisschen anders an. Mich würde mal interessieren, ob diese ganze Superstar-Staffel oder Staffel, ob das irgendwie vom Voting her vernünftig abgelaufen ist, deiner Meinung nach. Weil ich da irgendwie so den Eindruck habe, dass da ein bisschen gemauschelt worden ist. Gerade in Bezug auf den Lopez. Ja, weil mir lief das immer anfangs alles auf den hinaus. Dann irgendwann war er weg, durfte auch nichts mehr sagen. Mhm. Und ich weiß nicht, ja, das ist mein Eindruck. Das finde ich echt mal eine gute Frage. Also am Anfang, ich habe auch vor dieser ganzen DSDS-Geschichte gab es auch Popstars und ich habe auch mal das Gefühl gehabt, ob das nicht abgekatert war. Aha. Weil diese ganzen Emotionen, die kommen ja manchmal wirklich schon sehr gespielt rüber. Und dann war ich selbst Part dieser Show und dann war das halt immer mit der Entscheidung, als man rausgevotet wurde oder reingevotet wurde halt wieder. Aber das war wirklich alles echt. Also ich kann wirklich nur davon sprechen, als ich da saß und gezittert habe und als diese ganzen Ergebnisse halt durchgesagt wurden. Das war wirklich alles echt und also, so abgelaufen. Wenn da im Hintergrund eine Manipulation stattgefunden hat, könntest du auch gar nicht beurteilen. Wie gesagt, also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber waren aber Notare dabei, glaube ich, und das war da schon. Da waren wirklich, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass da wirklich alles richtig abgelaufen ist, Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ich habe noch was anderes. Klar, wie du. Und zwar geht es um den einen Song, um dieses Take Me Tonight. Okay. Da würde mich wirklich mal interessieren, wer dich gezwungen hat, dieses Lied zu singen. Weil ich muss mich jetzt mal outen, ich bin Ossi. Ja, aber ich habe selbst in der DDR so viel Englisch lernen dürfen, ja, als dass ich diesen Satz ins Deutsche übersetzen könnte. Von daher würde mich das jetzt echt brennend interessieren, ja. Gute Frage. Nimm mich heute Nacht. Ja, nimm mich heute Nacht. Also ja, man kann es natürlich man kann es natürlich jetzt so hinstellen, im übertragenen Sinne, dass man mich an dem Abend wählen sollte, ja. Also man sollte ja voten für den Gewinner und das sage ich jetzt einfach so. Nee, also das war wie gesagt, das war der Finalsong. Dieter Bohlen, das war halt alles schon, das war halt abgesprochen, dass Dieter Bohlen hat den Song auch produziert und Dieter Bohlen hat den Song geschrieben und ich habe ihn gesungen und das war der Finalsong und hat das ja auch Ja, man war in dem Augenblick einfach Kandidat und hatte eigentlich so viel Sachen um die Ohren, man musste Interviews geben, man hat hier viel zu tun. Das war dann einfach der Finalsong. Du hättest da ja auch gar nicht sagen können, nee, das singe ich jetzt nicht. Ne? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also heute will ich mir auch nochmal überlegen, so einen Song zu singen. Also ich bin jetzt heute halt weiter als vor eineinhalb Jahren. Ja. Und vor anderthalb Jahren war man erstmal froh, ey, man war im Finale und man hat jetzt die Chance, erstmal ein bisschen Musik zu machen, mal ein bisschen so die Branchenluft zu schnuppern. Und da kam Take Me Tonight eigentlich gerade richtig, was nicht heißen soll, dass man jetzt sich verkaufen würde. Ja, komm, da singe ich den jetzt und dann bin ich halt super erfolgreich. Das war einfach so, das waren so die ersten Schritte. Und jetzt nach anderthalb Jahren habe ich meinen Stil halt schon weiterentwickelt. Habe ich denn jetzt herausgehört, dass, wo ist die Kamera, da ist er, Guido, habe ich daraus gehört, dass du den nicht so gut fandst, den Song? Also ich meine, ich habe Respekt vor dem, was er da tut. Ja. Er hat ja irgendwo auch Erfolg, sonst würden ja nicht so viele Platten über den Ladentisch gehen. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber das ist ja völlig irrelevant. Ja. Was ich mich halt auch frage, gerade in dem Zusammenhang, ist, die Ellie aus der zweiten Staffel, die hat ja definitiv gesagt, diesen Schrott singe ich nicht. Jedenfalls nicht so, wie er ihr angeboten worden ist. Und die hat dann da irgendwie dann doch noch durch ihren Einfluss im Nachhinein einiges verändert. Ja. Ja. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass du das nicht gemacht hast. Ja, weil ist jetzt passiert, ist egal, ist auch wurscht. Ja, aber es passiert sich halt einfach. Ja, also das Ding ist, klar, jetzt kann man halt sagen, oh mein Gott, was war das? Damals wusste ich auch nicht wirklich, was das eigentlich für eine Wirkung nach draußen hat. Also wirklich, also heute würde ich auch sagen so, oh mein Gott, es war halt ein super Song, er war super erfolgreich, keine Frage. Aber jetzt würde ich es halt nicht nochmal machen. Aber also, du hast Ellie, es jetzt gemacht und im Nachhinein stehst genau, du auch dazu. Genau, und ich meine, okay. Also das war einfach eine Situation, wo Dieter Bohlen mega mächtig war, eine mega Position hatte auch mit der Bildzeitung zusammen. Guido! Das war einfach so eine aus der Situation raus. Wir haben es beantwortet, ne? Jawohl. Okay. Aber gut, dass du ehrlich bist. Tschüss. Ja. Tschüss. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Okay. Ihr habt euch ja damals, als Deutschland suchte den Superstar anfing und hinterher auch, habt ihr euch ja bejubelt gegenseitig. Er fand dich, ich habe es gerade vorgelesen, wahnsinnig gut. Du fandst ihn auch gut. Man sprach schon von Adoption. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, das Wie ist denn das Verhältnis heute? Das ist nicht mehr so ganz doll, ne? Also ich habe halt lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Also das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war jetzt, glaube ich, im Februar, als ich mein Video zu Behind the Sun abgedreht habe. Ich muss dir mal was vorlesen, was mich sehr gewundert okay. hat. In der Bild-Zeitung stand im Sommer ein Zitat von Dieter Bohlen, wahrscheinlich kennst du es auch. Genau. Mit mir war er dreimal die Nummer eins. Er hätte Alexander der Große werden können. Statt den Weg weiterzugehen, sagt er, der Bohlen ist ein VW. Nun will ich aber mal mit einem BMW arbeiten. Ja. Und jetzt kracht er raus aus der Hitparade. Ich fürchte, er wird bald Alexander der Kleine sein. Ja, das ist ja nicht nett. Nee, weil, weißt du, dann, das ist halt die Sache, wo ich mich einfach frage, dass ich mich doch sehr getäuscht habe in den Menschen, Dieter Bohlen. Und, also, ihr wart Freunde, kann man sagen. Ja, also ich meine, wir haben uns gut verstanden. Wir haben zusammen im Studio gearbeitet, ja. Wir haben mein erstes Album aufgenommen, wir haben viele Singles zusammen aufgenommen, für Like the Wind, Take Me Tonight, Behind the Sun. Gab es denn einen Zusammenprall, einen Krach, seitdem ist es irgendwie dann... nicht wirklich. Und ist er einfach beleidigt, dass seine neue... Ja, das denke ich. Also wie gesagt, da gab es halt diese Situation, auch dieses mit dem BMW und VW, um Gottes Willen, da habe ich mir überhaupt gar nichts bei gedacht. Ich habe es einfach nur gesagt. Siehst du ihn so? Nee, um Gottes Willen gar nicht. Und er ist ja der erfolgreichste Produzent Deutschlands, ja. Und es sollte einfach nur heißen, dass ich einfach was anderes ausprobieren möchte. Aber warum hast du deine neue CD mit ihm nicht mehr produziert? Das war doch wahnsinnig erfolgreich. Ja, aber ich meine, ist ja das, was auch gerade der Anrufer auch meinte. Irgendwann kommt man an einem Punkt im Leben, ob erfolgreich oder nicht. Es muss einfach glaubwürdig sein. Und ich wollte was Neues ausprobieren. Ich wollte einen neuen Song singen. Ich wollte eine neue Stilrichtung irgendwie ausprobieren. Ich wollte härter an mir auch arbeiten. Ich wollte andere Songs singen mit einer anderen Bedeutung auch. Vielleicht nicht nur immer über die Liebe. Aber wenn man dann über die Medien sowas erfährt. Das war doch ganz fertig. Ja. Und wie gesagt, dann muss man auch, egal ob erfolgreich oder nicht, da muss man einfach einen Schritt wagen im Leben und Hauptsache man wird erfahrener und man ist einfach zufriedener damit. Bist du menschlich enttäuscht von ihm? Ich muss ganz ehrlich sagen, ein wenig schon, weil das hätte ich einfach nicht erwartet. Ja. Er hat auch meine Handynummer gehabt, wie gesagt, wir hatten eigentlich auch Kontakt gehabt. Und dann schlage ich eines Tages die Bildzeitung auf und lese sowas über mich und dass er gerade sowas über mich sagt. Wo ich auch weiß, warum das so war. Warum? Weil, also das war halt, wie gesagt, damals halt Sunshine After the Rain. Das war der erste Song, den ich nicht mit Dieter Bohlen aufgenommen habe. Mhm. Und es war halt dann meine Single. Mhm. Und die ist von 0 auf 5 in den Single-Charts. Und dann hieß es natürlich, oh mein Gott, mit mir war die Nummer 1 und jetzt ist er nur auf 5. Mhm. Und das war, wie gesagt, es war super erfolgreich. Das war halt die Zeit, wo hier Ozone mit Drago Salinte irgendwie wochenlang auf der 1 war. Und also ich glaube, diesen Seitenhieb, wo er ein bisschen enttäuscht war vielleicht, dass ich jetzt mit anderen Leuten was mache, wollte er mir auch so einen kleinen Seitenhieb verpassen, indem er sagte, jetzt ist Alexander der Kleine. Was totaler Schwachsinn ist. Das ist ja auch nicht souverän von ihm. Nee, überhaupt gar nicht. Der große Produzent, der könnte ja sagen, okay, jetzt geht er mal. Ja, ist doch gar nicht nötig, sowas zu sagen. Aber eigentlich hättest du hast ja deine Handynummer auch, da hättest du ja auch anrufen können. Sagen hier, hey Dieter, was ist denn das? Ja, aber das war mir dann in dem Augenblick doch ein bisschen zu blöd, weil das war auch schon keine, das war einfach menschlich nicht korrekt und das war auch einfach eine Sache, wo ich denke so, okay, mein Gott, so sagen, was er will, ich gehe meinen Weg weiter. Würdest du sagen, das Vertrauen ist wirklich kaputt zwischen euch beiden? Ich bin eigentlich ein Mensch, aber ich lasse gerne mit mir reden und Vertrauen hin oder her. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal trifft und wenn man ein bisschen darüber sich unterhält oder so, ist glaube ich, klar, da hätte ich kein Problem mit. Aber ich glaube so generell, so dieses Vertrauen, was vorher da war, wird nie wieder zurück. Erstmal Distanz. Genau. Ja. So, wir machen weiter mit einem Anrufer oder einer Anruferin, weiß ich nicht, mit Amel. Amel ist 14, hallo. Hallo. Ja, ein Mädel, ne? Ja. Hallo Amel, grüß dich. Gut, Deine Frage an den Alexander. Ja, ich wollte den Alexander fragen. Alexander, was hast du für Vorbilder? Was habe ich für Vorbilder? Ja. Ich habe natürlich mein allergrößtes Vorbild ist Robbie Williams. Ich weiß nicht, magst du den? Ja, so. Ein paar Lieder von dem sind schon ganz korrekt. Ja, und genau das habe ich am Anfang auch gedacht. Und ich habe halt Robbie Williams, also ich habe die erste Biografie gelesen, jetzt auch bei Feel bin ich jetzt gerade dabei, das zu lesen. Und ich habe mich einfach ein bisschen informiert über sein Leben, also wie er einfach gekämpft hat und einfach noch weiterhin kämpft gegen seine Drogensucht, gegen seine Alkoholsucht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ey, dieser Typ kämpft einfach bis ans bittere Ende und lebt einfach seine Musik und egal, klar, die Musik ist jetzt halt Geschmackssache, aber ich habe einfach riesen Respekt vor der Person und ich glaube, das ist einfach vorbildlich, was er so leistet. Außer diesem musikalischen Vorbild, vielleicht auch menschlichen Vorbild, Robbie Williams auch noch ein anderes Vorbild? Das ist wirklich eine schwierige Frage, wo wir natürlich jetzt situationsmäßig, wo mir natürlich keiner einfällt. Aber ich habe mal so überlegt, es gibt eigentlich sehr viele Vorbilder. Also sei es jetzt auch in meiner eigenen Familie oder sei es jetzt irgendwie ein Fußballer oder so. Ja. Also fußballerisch finde ich Rudi Völler sehr klasse, weil er einfach ein Mensch ist, der ist Sympathieträger, der hat einfach einen Kopf, der zieht durch, was er will. Wenn er ein Ziel hat, kämpft er dafür. Und das ist einfach so ein Typ, wenn er merkt, da kommt ein bisschen Gegenwind, dann gibt er nicht auf, der macht trotzdem weiter. Ich mag das alte Fußballfan, spricht aus dir. Genau. Armel, zufrieden aber mit der Antwort? Mein größtes Vorbild ist eigentlich Robbie Williams. Robbie Williams. Echt so. Ja, und klasse. Ich wollte den Alexander Frank Hirsch-Fashion Autogramm. Ja, natürlich, klar, gerne. Okay, danke. Von mir aus gerne. Wenn du irgendwo deine Adresse hinterlegen kannst, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal zurück und notieren die Adresse, okay? Okay, danke. Tschüss, Armin. Tschüss. Noch. Jo, danke. Tschüss. Dankeschön. Und Alfred ist hier. Alfred ist 53, großer Sprung jetzt, von 14 auf 53. Hallo, Alfred. Ja, guten Abend, Roman, guten Abend, Alex. Hallo, grüß dich. Ja, deine Frage. Ja, Alex, wir beide kennen uns. Wir beide kennen uns? Mal, ja, ich rufe aus Warendorf an. Aus Warendorf? Mensch, alte Heimat. Ja, und du hast bei mir in der Firma, oder bei uns in der Firma, bei mir in der Abteilung als Ferien. Ach. Das mal, dein Geld. War das bei WEKA vielleicht? Geht das? Kann das sein? Bei WEKA? Nein, deine gleiche Firma, wo deine Schwester dann die Lehre gemacht hat. Oh Gott, das war bei... Sie können ruhig Evers Winkel aber auf jeden Fall, das weiß ich noch. Nein, das war die Firma Prezi. Prezi, genau. So. Da hat meine Schwester die Ausbildung gemacht, das als Industriekauffrau. Alfred. Alfred? Ja, genau. Und da warst du bei mir und wir beide haben auch ganze Zeit zusammen gearbeitet. Was war er denn da so für ein Typ damals, Alfred? Nochmal, das ist akustisch gerade nicht hier rüber. Was er da so für ein Typ war? Kann ich das nicht besser? Nein, ich habe es gerade schon gesagt, wie die meisten jüngeren Leute, morgens immer ein bisschen müde gewesen. War er pünktlich? Ja, mehr oder weniger. Aber wo ich aber sagen muss, ich hatte damals noch keinen Führerschein. Ich bin immer mit meiner Schwester gefahren und die war immer unpünktlich. Also da bin ich schon mal draußen. Nee, aber schöne Grüße, schön, cool. Ja, ja, kann man Alex, was ich jetzt noch fragen wollte an sich, was sagst du denn dazu, dass die SG Sendenhorst abgestiegen ist? Es war ja noch nicht klar. Also SG Sendenhorst ist der Fußballverein aus meiner Heimat, Sendenhorst. Ja, ja. Und du kommst aus Sendenhorst. Ich hab's nicht ganz mitbekommen, aber da wurde irgendwie gemunkelt, dass er betrogen wurde und da waren die doch noch nicht irgendwie abgestiegen. Aber ich glaube, jetzt sind sie endgültig abgestiegen. Kann das sein? Also du bist traurig. Ich finde es natürlich darum, dass ein anderer Verein Spieler eingesetzt wird, der angeblich nicht spielt. Genau, das war das Ding. Also ich finde es natürlich traurig. Also interessiert uns alle nicht so ganz sehr. Ja, wirklich. Aber ich finde es super traurig, weil ich war dabei, als wir aufgestiegen sind. So, fertig. Lieber Alfred, danke für den Anruf. Tschüss mit die Heimat. Sendenhorst. Das ist ja super. Das ist schon ein Stichwort. Kleiner Heimat-Talk hier. Es gab ja nur auch ein Leben, ein langes Leben schon vor Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Was hast du da gemacht? Was habe ich gemacht? Also ich bin viel Jobben auch gegangen, also in verschiedenen Firmen, wie du gerade schon gesagt hast. Aber zur Schule auch, ne? Ich bin zur Schule gegangen. Was für einen Abschluss hast du? Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ja. Ich habe es nicht ganz bis zur Quali geschafft, weil die Musik war halt schon immer irgendwie Nummer 1 bei mir. Was waren die Lieblingsfächer? Englisch habe ich sehr gerne gemacht. Also es gibt ja diese Mathe-Typen und es gibt diese Englisch-Typen. Ja. Ne? Also ich war immer schlecht in Mathe, ich konnte immer Englisch gut. Ja. So Sprachen, die lagen mir echt. Und Musik und Sport natürlich. Ist das wahr, dass du mal sitzen geblieben bist? Ich bin in der 9. Klasse, die habe ich wiederholt, ja. Das ist hart, ne? Oder? Und es war wirklich nur aufgrund der Musik. Also ich bin nach Hause gekommen, habe meine Tasche, meine Klamotten in die Ecke geknallt und bin zur Bandprobe gefahren und habe Fußball gespielt nebenbei und habe überhaupt gar nicht an die Schule gedacht. Was war denn dein Berufsziel, also mit der Musik, das war ja wahrscheinlich noch ziemlich Fantasie also damals. Ich muss echt, wie gesagt, ich war immer schon so ein kleiner Träumer eigentlich. Also ich habe immer gedacht so, ich muss was mit Musik machen, egal was, das wird schon irgendwie und ich werde schon irgendwas mit Musik machen. Aber du hast sicher eine Parallelüberlegung auch, ne? Ja, das ist ja das Ding. Also ich war immer ein bisschen am Träumen und habe mir wirklich erstmal so ganz spät Gedanken gemacht, so, was mache ich jetzt überhaupt? Mhm. Und dann bin ich halt darauf gekommen, dass ich immer ins Management wollte. Also ich wollte immer so ein bisschen, also so was meine Managerin jetzt macht, so Künstler aufbauen, immer nebendran stehen und so, das habe ich echt vorgehabt. Hast du du oder habt ihr in der Grundschule auch schon ja, auch gesungen, ne? Ja. Ja. Ja. Ja. So Kinderlieder, Volkslieder. Kinderlieder, alte Volkslieder, englische Volkslieder auch schon. Fand ich mal sehr interessant. Das kennst du. Hast du was da? Die Mundorgel, ja, natürlich, klar, die kennt man doch. Das ist wirklich phänomenal. Alle Generationen kennen die Mundorgel. Ja, ja, das ist cool. Mit wunderbaren cool. alten deutschen Volksliedern, Guten Abend, Gute Nacht, im Frühtau zu Berge, Hoch auf dem gelben Wagen und so weiter. Genau. Ne? Ich bin der Meinung, Alexander, dass der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, jetzt ad hoc, ohne Vorbereitung, ohne dass wir ihm das vorher gesagt haben. Okay. Was heißt am Mundorgel? Eine Strophe, zwei Strophen von einem schönen alten deutschen Volkslied uns vorsingen sollte. Oh Gott. Dann suchen wir mal Ich habe dir was rausgetippt, weil das hier so klein geschrieben ist. Ich schlage vor, im Frühtau zu Bergen. Oder hoch auf dem gelben Wagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Oder Guten Abend, Gute Nacht. Ach, Guten Abend, Gute Nacht, so schön Melodie. Ja, aber es ist sehr schwer. Ja, das ist egal. Oder ein Jäger aus Kurpfalz. Guten Abend, Gute Nacht. Guten Abend, das passt ja gut jetzt auch. Okay. Mit Rosen, mit Darf, mit Jägern gesteckt. Lief unter die Decke. Oh Gott, den Textfehler. Okay, ich versuch's einfach mal. Okay, ja, also diese eine Strophe hier oben. Die eine Strophe, ja. Guten Abend, Guten Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, wieder geweckt. Das ist nicht gut. Gut, ja. Ich finde es behalten. Ja, kannst du behalten. Es ist wirklich, finde ich, schwer zu singen und es ist ein richtig schönes Lied. Ja, das ist super. Also ich habe Ewigkeiten keine Kinderlieder mehr gesungen, um Gottes Willen. Ja, und, ja, aber schön. Ein sehr schönes Lied. Das ist toll gesungen. Super Überraschung hier. Ich muss sagen, ich habe es zu Hause versucht, Probe zu singen. Okay. Die anderen gehen, die kann man so singen, aber das hätte ich wirklich nicht hinbekommen mehr. Aber du bist der Superstar, nicht ich. Ja, ja. Ja, auch noch nicht wirklich. Ist auch so ein So, wen haben wir als nächsten Anrufer? Das ist die Linda, ist das. Linda ist 17 Jahre, also Linda. Hallo. Hallo. Linda, deine Frage an den Alexander. Und zwar ist es eine Frage zur Elli, zur zweiten Superstars-Gewinnerin. Okay. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, dass ihr Album, also sie hatte zwar Erfolg, aber nicht so wie du. Und ja. Ich habe gerade gelesen, dass ihr Album von irgendwie Platz 33 auf 66 in den Charts gefallen ist und mir persönlich tut das leid. Ich bin nicht ihr größter Fan, aber mir tut das trotzdem leid. Mir tut es auch leid, ja. Ich wollte mal fragen, wie du zu ihr stehst. Seid ihr befreundet? Seid ihr bekannt? Ja, also wir haben uns natürlich jetzt durch diese Sache auch damals schon bei DSDS, bei der zweiten Staffel, haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ja. Und ich finde sie klasse. Also sie ist eine super Musikerin. Ich habe sie singen hören live auch und bin schon mit ihr zusammen auch aufgetreten. Sie kann einfach super Gitarre spielen, ist eine super Sängerin und eine sehr sympathische Person auch, was super selten ist auch in der Branche. Und ich glaube, wie gesagt, das mit dem Album hat was damit zu tun, dass er natürlich sehr viel boykottiert wird, indem viele Radiosender, auch manche Fernsehsender sagen, so Castingstars spielen wir nicht, was ich einfach sehr schade finde. Und ich meine, ohne eine Plattform ist halt super schwierig, Erfolg zu haben heutzutage. Und haben Sie dich denn eigentlich gespielt damals bei Viva? Worüber ich sehr froh bin. Und heute spielen Sie mich ja auch noch. Ja. Aber wobei, also ich meine, du hörst ja, glaube ich, auch ab und zu mal Radio und du wirst bestimmt auch gemerkt haben, dass ich da nicht so häufig gespielt werde. Ja. Und ich meine, das Problem habe ich auch. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil, gut, dass du es ansprichst, ich finde es eigentlich total arm zu sagen, irgendwie, nee, wir spielen keine Castingstars, bums, fertig. Sondern es sollte eigentlich mehr darauf ankommen, was man drauf hat. Und das finde ich super schade, dass manche Leute irgendwie sagen so, nee, so ist das und fertig. Das finde ich echt super schade, obwohl man es super drauf hat, wie Elli zum Beispiel. Ja. Magst du Elli, Linda? Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich, wie ich sagte, ihr größter Fan. Ja. Aber ihr erstes Lied, das fand ich eigentlich ganz gut. Also das hat mir gefallen. Ich mochte auch Take Me Tonight gerne. Und sie, so vom Typ meine ich, wie denkst du so über sie? Also ich muss ehrlich sagen, mir hätte es ein bisschen besser gefallen, wenn Denise gewonnen hätte, weil sie war mir ein bisschen sympathischer. Okay. Sie kam mir auch irgendwie ein bisschen authentischer rüber, aber ich kenne Elli ja nicht. Na gut. Mhm. Linda, danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss, Linda. Sag mal, Alexander, wie bist du damals eigentlich überhaupt aufmerksam geworden, dass es diese große Sendung gibt und dass RTL das plant? Und zwar, ich habe einfach nur die Zeitung gelesen und das war wie eine der wenigen Tage, wo ich mal zufälligerweise eine Bildzeitung auf dem Tisch hatte Und ich bin überhaupt gar kein Bildzeitung mehr. Also wie gesagt, ich habe halt nur ganz selten mal reingeschaut und da war halt so ein Artikel, RTL kühlt Superstar. Ich habe es einfach nur durchgelesen, weil ich es eigentlich im ersten Augenblick sehr absurd fand. So, wie kann man einen Superstar kühlen? So. Ja. Und ich habe es mir durchgelesen. Ich habe von einem Erfolg in England, von der ganzen Welt irgendwie was gelesen und habe mich einfach beworben, weil ich es interessant fand. Bis dato gab es nur Castingshows für Bands. Ja. Und das war das erste Casting mit einem Solokünstler. Und das war ja Wahnsinn. Es haben sich, glaube ich, 10.000 Leute beworben. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. 20.000. Und dann schon ausgewählt zu werden für die in Frage gekommen, ist ja schon ein toller. Ich bin an die Decke gesprungen, ich habe Post bekommen, ich bin angenommen, ich war nach Köln zum Casting, ich darf vor der Jury vorsingen, das war das Größte. Wie hast du dich dann so von Show zu Show gefühlt? Das war ja dann immer einen Schritt weiter. Und das war total seltsam. War es wahrscheinlich immer irrealer, ne? Oder? Ja, vor allen Dingen, das war, man muss sich das wie im Film vorstellen. Also man spielte eigentlich einen Film, und man weiß nicht wirklich, welche Rolle man hat. Ja. Weil wir waren auch in der WG damals, also wir die ganzen Kandidaten, wir waren in so einer Villa irgendwie und haben auch von der Außenwelt nichts mitbekommen, weil wir haben unsere Songs einstudiert, wir haben unsere Texte gelernt, wir haben Pressetermine gehabt, wir haben rund um die Uhr wirklich nur was zu tun gehabt. Und wir hatten nie wirklich Ahnung, wie das draußen alles ankommt. Wir wussten noch nicht mal, wie viele Leute einschalten. Wir wussten überhaupt nicht, was überhaupt das für ein Erfolg ist. Und dann hat die allererste Motto-Show war das damals, also im Studio richtig, und da waren plötzlich diese vielen Leute da. Und man hat einfach nur viel eine Presse über uns gelesen, man hat den Fernseher eingestellt, überall waren wir zu sehen, das war Wahnsinn. Da muss man doch irre aufgeregt sein. Total Wahnsinn. Ja. Also das war auch irgendwie, man konnte es noch nicht realisieren. Von daher war die Routine auch da und man war nicht nur so nervös. Ja. Und jetzt, wenn ich mir diese Shows im Nachhinein anschaue, also dann denkt man wirklich, boah, war ich damals eine coole Sau. Wie gesagt, das war irgendwie, man realisiert das heute erst alles. Ich stelle mir das wirklich auch so krass vor. Man steht dann da vor diesem großen Publikum auch und man weiß, dass ja, die 10 Millionen nur wegen dir und 10 Millionen Menschen, was das für eine Zahl ist. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, und dann sagen die Juroren so nacheinander und man steht da so ganz nackt allein auf der Bühne. Das stimmt, ja. Boah, das muss doch Hammer sein. Bei der allerersten Show habe ich richtig auf die Mütze bekommen. Ja, also, ja. Da ging es mir auch erstmal so ein bisschen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so super. Und da wurde mir auch klar, okay, hier geht's richtig um was. Hast du je am Anfang gewagt, überhaupt davon zu träumen? Ich werde das, ich schaffe das. Nee, um Gottes Willen. Ja. So, man denkt eher, warum gerade ich von 20.000 Leuten, warum soll gerade ich hier als Letzter stehen und gewinnen? Aber dann gab es diesen irren Moment, wo Michelle war es, glaube ich. Michelle, genau. Ja. Alexander. Was war das? Wahnsinn. Kurz vor der Ohnmacht, oder? Das kann ich mir heute noch nicht beschreiben. Das ist einfach so eine lange Zeit gewesen. Also das ganze Casting hat ja September 2002 angefangen. Es war im März 2003 fertig. Und Juliette und ich stehen da überhaupt, allein diese Vorstellung, wenn mir damals jemand gesagt hätte, irgendwie, okay, du stehst im Finale von 20.000, dann hätte ich gesagt, hier, hallo, geh mal zum Psychiater. Aber das war irgendwie, man steht da und man kann das alles gar nicht begreifen. Und die ganzen Leute jubeln und man hört meinen Namen, schon knallt hinter mir, das ganze Feuerwerk irgendwie ist auf uns niedergeprasselt. Schon stand ich auf der Bühne, hab Tickets Night gesungen. Wahrscheinlich ist das gar kein Gefühl. Es war gar kein Gefühl. Es war null. Das war wirklich so, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja. Also man kann es nicht beschreiben. Hast du mit Leuten von Deutschlands Sucht der Superstar noch Kontakt? Ich habe sehr viel Kontakt noch zu Juliette. Juliette, ja. Weil wir sind noch beim selben Management, haben uns schon immer super verstanden. Ja. Das war wirklich schon so wie Bruder und Schwester halt immer. Ja. Und sie ist einfach eine ganz süße. Also nicht ein bisschen verliebt ineinander? Ah, nee, das war wirklich nur Bruder, Schwester. Ja. Wir haben echt viel Spaß miteinander gehabt. Wir treffen uns heute ab und zu mal, wenn wir uns sehen. Wir haben viel zu erzählen und blödeln halt immer hinter der Kamera rum und so. Also ist echt. Alexander, wir haben jetzt einen Überraschungsgast für dich am Telefon. Ein Überraschungsgast? Ja, ein Überraschungsgast. Ich liebe Überraschungen. Wer könnte das sein? Vielleicht schon wieder jemand aus der alten Firma. Nein, es hat mit Deutschland sucht den Superstar was zu tun. Echt? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also es ist nicht Juliet. Okay. Nektaris vielleicht. Wer einer von den Kandidaten? Ja. Okay. Ja. Na komm, spannt mir nicht so auf die Folter. einmal hast du noch zum Raten. Männlich oder weiblich? Männlich. Männlich? Ja. Daniel. Hier ist Daniel Kübelböck. Hallo Daniel. Im Ernst jetzt? Ja, hallo. Hallo? Ja, hallo Daniel. Grüß dich. Ich höre ein bisschen schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Könntest du ein bisschen lauter sprechen? Ja, das kriegen wir schon hin. Wir sprechen so laut wir können. Daniel, das ist aber schön. Sehr schön, dass du da bist. Ja. Das ist ja mal eine Überraschung. Ich habe lange nicht mehr von dir gehört. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ziemlich gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen im Stress, weil ich nämlich morgen ein Konzert habe. Jetzt bin ich extra so lang aufgeblieben wegen Alexander. Super. Sehr nett. Sag mal, Daniel, und auch die Frage dann an Alexander, wie ist denn euer Verhältnis zurzeit? Das war ja auch immer ein bisschen gestört, ne? Ja, ach, das war soll ich anfangen? Na, also ich würd mal sagen, damals war das einfach sehr gestört, weil wir wurden immer miteinander verglichen. Wir wurden immer auch von der Presse gegeneinander aufgehetzt, weil er war der Dritte, war super erfolgreich. Mhm. Ich war der Erste, war auch erfolgreich. Wir beide hatten denselben Produzenten. Und die Frage war halt immer, wer ist erfolgreicher? Ja. Das gab immer diesen kleinen Krieg zwischeneinander, also zwischen uns dann halt automatisch, weil halt die Presse das immer ein bisschen aufgepusht hat. Aber du hast in deinem Buch, in diesem Buch hier, Ich bin's Alexander, mhm, auch nicht so ganz freundlich über Daniel gesprochen, ne? Habe ich das nicht? Ja. Ja, nee, also, ja, na, ich meine, so, dass einfach, wie gesagt, zu viel passiert und... Hat sich jetzt wieder eingerenkt? Es hat sich eigentlich wieder eingerenkt, genau. Also wie gesagt, wir respektieren uns gegeneinander, denke ich mal, und es wird eigentlich viel mehr erzählt, als es wirklich halt hinter passiert ist. Wie siehst du es denn, Daniel? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wusste ich gar nicht, dass da etwas Negatives ist. Das muss ich mir mal lesen. Nein, aber ich sage mal so, also ich denke mir einfach mal, also ich bin da ganz ehrlich, also ich glaube, dass wir einfach ziemlich unterschiedliche Typen sind. Ja, das stimmt total. Und ich bin einfach ganz ehrlich, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sage auch immer meine Meinung und ich glaube, dass man da einfach dann auch ab und zu mal das so mit den Köpfen zusammenstößen kann. Ich würde euch beide gegenseitig fragen. Ich frage erstmal Alexander. Mhm. Alexander, was schätzt du an Daniel? Ich schätze eigentlich, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Also wie gesagt, er war halt immer ein Typ, auch damals, der gesagt hat, okay, mein Gott, die können erzählen die Leute, was sie wollen. Mhm. Und die können mich jetzt irgendwie einen tollen Sänger finden oder nicht. Mach einfach weiter. Und das habe ich immer sehr an ihn geschätzt. Ja. Und umgekehrt, Daniel? Was schätzt du an Alexander? Kannst du so ausdrücken? Sei vorsichtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich eigentlich schon schätze an ihm, ist, dass er eigentlich... ein Mensch ist, der natürlich, also der, finde ich, eigentlich schon Sympathieträger ist. Also er ist einer, dass ich jetzt vielleicht bei manchen Leuten nicht so bin und er ist ein ziemlicher Sympathieträger. Mhm. Was ich finde, ist, dass er auch schon immer natürlich war und eigentlich nie etwas gespielt hat. Wo ich aber jetzt auch, ich muss auch was Negatives sagen, ich meine, das wäre ja langweilig, wenn nur Positives käme. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass er versucht, so ein böses Image irgendwie drauf zu bekommen. Gut, also, dass es ansprichst. Man liest ja viel und es ist ja so, dass ich mir oft immer denke, ach Alexander, bleib einfach bei dir, versuch nicht irgendwie etwas zu sein, was du nicht bist. Das ist und das ist das Einzige, was ich vielleicht jetzt so ein bisschen sagen könnte. Aber sonst finde ich, ist das gut, was er macht und er soll weiter. Ich habe in diversen Klatschzeitungen gelesen, dass ihr beide euch mal so ein bisschen gekloppt habt in der WG. Stimmt das? Nee, also wie er halt gerade schon sagt, also wir sind halt von, ich glaube von menschlichen her, wir sind eigentlich wirklich super unterschiedlich gewesen. Und ich meine, also wir so krass verschiedene Leute. Ja, Alexander, wollen wir jetzt lieber gar nicht drauf eingehen. wie gesagt, wir halt sind halt immer miteinander schon mit den Köpfen gegeneinander gestoßen, weil wir einfach so verschieden sind und das kommt einfach vor. Ich hätte noch eine Frage, wenn wir nochmal zurückgehen in die Zeit, während die Show lief, Daniel. Gab es da so zwischen euch, auch bei aller Unterschiedlichkeit zwischen dir und Alexander und auch vielleicht den anderen, doch so eine Solidarität, beispielsweise auch gegenüber der Jury? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schon so, dass es war ein Wettbewerb. Ja. Und ich glaube einfach, dass ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir sind da alle hingegangen, um Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, sondern wir haben gewusst, wir sind in einem Spiel und wir wollen ja auch gegen die anderen ankämpfen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das darf man nicht vergessen. Und was ich auch noch sagen möchte ist, dass ich meine natürlich jetzt zur Zeit, in der Zeit, wo ja die Radiosender natürlich versuchen, deutsche Musik zu spielen und alles ist cool, alle wollen wieder deutsch singen. Es ist einfach so, es ist immer so, es kommt irgendwann die Zeit, wo Casting oder wo einfach eine gewisse Mode out wird. Ja. Und es ist einfach so, dass ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, ich stehe dazu und ich werde immer dazu stehen, dass ich bei einer Casting-Sendung war. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man dazu steht, dann schafft man auch irgendwie nicht so einen schlechten Eindruck auf das Casting zu machen. Und ich glaube einfach, dass Alexander zum Beispiel der hat gewonnen und jeder kann sein eigenes Bild machen, ob er jetzt ein Superstar ist oder nicht, aber er hat gewonnen und das ist toll und ich fand damals dieses Casting eben nicht schlecht und Daniel, ich freue mich auch heute nicht schlecht. Ich freue mich sehr, dass du mitgemacht hast und dass du hier bei uns angerufen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Halloween-Abend. Ja, ich wünsche dir alles viel Glück und viel Spaß morgen bei deinem Auftritt. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr auch anrufen wollt. Habt ihr noch so eine Überraschung für mich? Naja. wenn ihr auch anrufen wollt und wenn ihr euch mit Alexander unterhalten wollt, dann ruft an. Dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50, oder mailt auch unter domian@wdr.de. Das erste, was du dann gemacht hast, Take Me Tonight, war ja ein wahnsinniger Erfolg. Ne? Ein wahnsinniger Erfolg. Das ist ein Millionenseller gewesen, kann man fast sagen. Ne? Ja. Jetzt aber, wir haben es ja gerade schon angedeutet, du hast es gesagt, gibt es ein neues Video, was gerade eine neue CD, die auf dem Markt ist. Die heißt Here I Am. Meine neue Single Here I Am, genau. Und da gucken wir mal kurz rein. Okay. Ja. An der Ostsee gedreht, ne? Auf Rügen. Hast du gesehen. Sehr schön. Ja. Warum singst du nicht Deutsch? Warum singe ich nicht Deutsch? Weil ich einfach super gerne Englisch singe. Mhm. Also, weil es ist einfach so eine eigene Sache. Ja. Ich finde mit... Du fühlst dich da zu Hause in der Sprache. Ja, englische Sätze wie Here I Am, das sind einfach Statements. Also ich glaube, da fühle ich mich einfach wohler. Die könnte ich jetzt mit Deutsch nicht so rüberbringen, wie ich es gerne haben möchte. Und mit Englisch, da bin ich völlig in meinem Element einfach. Alexander, mit diesem großen Erfolg einher ging natürlich dann auch eine große Bekanntheit, Prominenz, Berühmtheit, kann man fast schon sagen. Alle Leute in Deutschland kennen dich. Sehr viele Leute kennen dich. Wie weit hat diese Bekanntheit und Prominenz dein Leben verändert? Bist du skeptischer und vorsichtiger Menschen gegenüber? Oh ja, aber auch zugleich aber auch selbstbewusster. Also ich weiß, was ich will, viel mehr als früher. Und ich weiß, was ich erreichen will, und dafür kämpfe ich und dafür setze ich mich ein. Und ich habe gelernt, mit Kritikern umzugehen. Ich habe gelernt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich habe gelernt, wie man sich jetzt im Kaufhaus irgendwie verhält, dass man nicht vielleicht sofort erkannt wird. Das sind einfach alles Sachen. Wie machst du das mit Käppi und Sonnenbrille? Ja, selbst dann werde ich erkannt. Also es ist halt ganz seltsam manchmal. Und ich glaube... Bist du auch skeptischer gegenüber Frauen? Dass du denkst, Mensch, die sind irgendwie nur scharf auf meinen Namen, auf mein Geld und meine Prominenz? Auf jeden Fall. Also ich meine, gerade am Anfang nach dem Finale, was ich aber gerade noch sagen wollte... Es ist einfach wichtig, normal zu bleiben. Also das sagt man halt immer so einfach, aber man soll trotzdem weiter mit den Freunden Fußball spielen gehen, weiter Party machen. Man soll jetzt nicht sagen so, ey, mein Gott, oh Gott, jetzt kennen mich die Leute, jetzt gehe ich nicht mehr raus, jetzt schließe ich mich zu Hause ein. Und das funktioniert auch im Sendenhaus, da kannst du ganz normal weiter. Das hat sich langsam wieder eingerenkt. Also es war schon sehr hysterisch am Anfang und hat sich wieder sehr normalisiert, ja. Und das Wichtigste ist wirklich einfach normal zu bleiben, weiterhin die Sachen zu machen, die man auch vorher gemacht hat. Ist das auch irgendwie, ist es geil, berühmt zu sein? Es ist geil, klar, also das Geilste ist einfach auf der Bühne zu stehen, die Leute, wie gestern halt, 1500 Leute vor sich zu haben, lachende Gesichter, ich mache die Leute mit meiner Musik glücklich und das ist das Schönste, klar, das ist super geil. Stichwort Frauen, hast du eine Freundin zurzeit? Also dazu muss ich halt wirklich generell sagen, wie du gerade schon gesagt hast, es ist super schwierig halt, auch wenn man jemanden kennenlernt, liebt die wirklich mich als Mensch oder halt nur jetzt die Person aus dem Fernseher? Und glaub mir, das dauert Ewigkeiten, das rauszufinden. Und bis man sich da mal wirklich sicher ist... Also gibt es eine im Moment? Du musst halt verstehen, dass ich halt generell sehr ungern so über mein Privatleben auch rede. Akzeptiere ich. Ja, und ich finde, man kann alles fragen, aber man muss nicht weise antworten. Ich muss aber was begründen können, weil damals mit meiner ersten Freundin, es war die Angela, ich glaube, du hast auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Diese SMS-Geschichte. Genau, genau. Guck mal, die ist immer noch in. Oh. Und da habe ich einfach super schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und insofern, dass sie sich sehr verändert hat. Also durch deine Berühmtheit? Genau. Also sie versucht, sich ranzuhängen. Und ich hatte das Gefühl. Und ich habe hab das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr die Person liebe, die ich mal kennengelernt habe. Und also das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig. Eine schlechte Erfahrung, wo man dann wirklich gebremst ist, ne? Genau. Beim nächsten Mal. Genau. Stichwort Groupies. Es gibt ja wahrscheinlich wahnsinnig viele süße Mädels, die dich umringen. Bist du da schon mal schwach geworden und gab es schon heiße Sexnächte mit Groupies? Naja. Ja. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ehrlich? Wirklich nicht. Glaube ich nicht. Ganz im Ernst. Ehrlich? Also, würde ich jetzt du sein, würde ich es auch nicht glauben. Also, ich meine, keine Frage, die Versuchung ist da, aber ich widerstehe jedes Mal. Also, ich bin ein Typ, ich bin kein Typ. Ich finde das super billig. Also, schön, das Wasser. Wie wichtig ist für dich Sex? Wenn man sich liebt, sehr wichtig, weil das ist einfach eine Sache, sich, also die Beziehung einfach aufrechtzuerhalten. Ja. Aber grundsätzlich nochmal, ich finde es super arm, immer diese coolen Popstars oder Rockstars zu sehen, immer zu sagen, hey, ich habe jetzt hier drei Mädels und... Machen ganz viele. Super arm. Und ich finde es einfach viel charakterstärker zu sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht. Also die Verlockung ist da nicht so groß bei dir. Du wartest auf die große Liebe und dann... Also wie gesagt, ich unterhalte mich gerne, Flirten gehört auch dazu, aber das ist nie so weit gekommen, dass ich nur ansatzweise denke, ich gehe mit dir heute Abend ins Bett. Was ist denn eigentlich für dich wichtiger, wenn du werten solltest? Ist für dich die Karriere wichtiger oder die Liebe? Das sind zwei verschiedene Sachen. Kann man nicht trennen voneinander. Ich habe damals auch gedacht, mein Gott, ich bin doch ein Mensch, wenn man sich verliebt, dann ist es einfach so. Und dann kann auch nichts irgendwie die Karriere das irgendwie blockieren oder so. Ich habe gelernt, das zu trennen, also wirklich. Also wenn ich jetzt halt essen gehe mit meiner Freundin, bin ich ganz anderer Auffassung. Echt? Ich finde immer, dass die Liebe, Liebe das Wichtigere ist. Und das stimmt, das habe ich ja nicht gesagt. Ich finde es super wichtig. Das Optimale ist, wenn man das miteinander verknüpfen kann. Ja. Wenn man das kann, wirklich, dann ist es wirklich perfekt. Aber wir haben Anrufer. Die Zeit läuft uns weg. Okay. Es rufen so viele Leute an. Jetzt habe ich den Paul hier. Paul ist 38. Hallo Paul. Hallo Jürgen, ich habe auch eine Frage an den Alexander. Hallo Paul, grüß dich. Alexander, in Deutschland hast du es ja geschafft, da bist du ja zum Superstar gewählt worden. Aber bei World Idol, dem internationalen Wettbewerb, wo die ganzen Superstars gegeneinander angetreten sind, da bist du ja nur auf dem letzten Platz oder auf dem vorletzten Platz gekommen. Wie hast du das verkraftet? Wie habe ich das verkraftet? Es war schwierig. Es war der erste richtige Niederschlag für mich nach dieser ganzen Erfolgsgeschichte. Ja. Free Like the Wind ist wieder auf 1 gegangen, war ein super Erfolg, dann kam World Idol. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Ich war nicht gut an einem Tag und da bin ich auch wirklich sehr, sehr selbstkritisch. Aber ich muss auch sagen, ich hätte so gut sein können. Es ist, glaube ich, immer ein Ding, wenn man im Ausland als Deutscher auftritt. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo auch politisch, gerade jetzt aus Amerika habe ich 0 Punkte bekommen, aus England habe ich 0 Punkte bekommen. Ja. Das ist einfach immer so eine Sache, die Engländer können die Deutschen nicht ab, die Amis genauso wenig. Und das soll aber keine Entschuldigung sein. Wie gesagt, es war einfach schlecht an einem Tag und dazu muss man dann auch einfach stehen. Aber ich glaube, das muss man auch dann verkraften. Das gehört auch dazu, dass man da mal was Negatives erlebt. Ne? Genau, und das war eine super Erfahrung für mich. Ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil man muss einfach mal so ein bisschen was einstecken, damit man auch erfahrener wird im Leben. Und das hat mich sehr weitergebracht, diese Erfahrung. Paul, danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss, Paul. Es gibt ja, Alexander, als ich so im Vorfeld erzählt habe, dass du zu mir kommst, dann gibt es doch so viele Vorurteile oder viele negative Urteile. Zum Beispiel Leute, das ist ein Industrieprodukt, dieser Alexander. Ne? Der ist aus dem Nichts konzipiert, auf den Markt geworfen, ohne eine musikalische Biografie. Was sagst du dazu? Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich Musik mache, seitdem ich denken kann. Also ich habe mit 10 Jahren habe ich Klavierunterricht genommen bis zum 13. Lebensjahr, bis ich dann entschieden habe, Gesangsunterricht zu nehmen, also richtig professionell. Ich habe immer schon gesungen, ich habe in zig verschiedenen Bands gespielt, Schulbands, selbstgegründete Bands. Würdest du sagen, ist das was dir passiert ist im Moment, dass das eine Karriere ist oder ist das eher vergleichbar mit einem Lottogewinn? Das ist eine Karriere. Ich habe ein sehr professionelles Management, was hinter mir steht, was mich aufbaut. Ich habe eine Plattenfirma, die mich nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wie das jetzt auch bei anderen Casting-Künstlern der Fall ist. Von denen hört man heute gar nichts mehr. Ich möchte mit Lotto gewinnen auch den Auftritt letztendlich bei DSDS. Das ist mit Sicherheit, muss man Glück im Leben haben. Ja. Dass ich jetzt zufälligerweise die Bild-Zeitung hatte, wo dieser Artikel stand, angenommen wurde, dass ich vielleicht einen guten Tag hatte an dem Tag, dass ich weitergekommen bin. Das ist alles Glückssache, aber dieses Glück war einfach da an dem Tag und darüber bin ich sehr glücklich das weiß ich sehr zu schätzen. Das andere negative Urteil ist, dass die Leute sagen, der ist wirklich der perfekte Schwiegersohn, der ist aalglatt, der ist so freundlich. Also ich kann wirklich sagen, jeder, der mich kennt, lacht sich darüber kaputt. Also ich meine, ich bin ein ganz normaler Mann. Ja. Also auch diese Imagegeschichte, die Daniel gerade angesprochen hat. Ich hab letztens gesagt, dass ich Erfahrungen gemacht habe mit Alkohol, als ich in der Jugend war irgendwo. Weil ich halt auch mal Abschluss hatte. Ich hab Fußball gespielt, aber trinkt mal ein bisschen. Du sagst, dein großer Star ist Robbie Williams. Das ist natürlich schon ein anderes Kaliber, ne? Der hat gesoffen, der hat gehurt, der war fress- und magersüchtig, der hat mit Männern Sex gehabt. Dagegen bist du ja schon, bist du ganz brav. Weil er aber einfach so ist. Er war schon immer so, er spielt das nicht. Und das ist einfach identisch. Und ich bin einfach so, ich bin ganz normal, ich habe, wie gesagt, dieses Image, ich bin kein Bad Guy, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich will einfach Musik machen, ich will ehrliche Musik machen. Das Wichtigste ist für mich, immer glaubwürdig zu bleiben. Ja. Und ich will Leute mit meiner Musik glücklich machen und wenn ich das erreiche, ist das Schönste auf der Welt für mich. Das Allerwichtigste ist, dass man bei sich sich ist. Das stimmt. Und wenn man ein netter Kerl ist, ist man ein netter Kerl. Punkt aus. Ne? Das stimmt. Ja, das ist wichtig. Und ich würde gerne noch weiter erzählen. Ich habe auch so viel zu erzählen. Mensch, die Sendung ist schon gleich vorbei. Mann, ich habe nur eine Frage zum Schluss. Es ist nur ein bisschen hin, aber so lange auch nicht mehr. Weihnachten steht vor der Tür. Oh, Gottes Willen. Wie feierst du Weihnachten? Wie feiere ich Weihnachten? Also ich werde meine Familie einfach einpacken, irgendwo hinfahren, sei es im Sauerland Skifahren. Ich habe da auch noch so eine kleine Familie im Sauerland. Und ich werde wirklich, glaube ich, endlich mal ganz weg vom Alltag, ganz weit weg, irgendwo in den Bergen oder so, wo man einfach mal ausspannen kann. Ich danke dir sehr für den Besuch, wünsche dir alles, alles Gute. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön, dass du da warst. Gerne. Ihr Lieben, wo ist die Kamera? Hier ist die Kamera. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zusehen. Wir sind nächste Woche wieder da und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und einen schönen Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.